Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Okay, this is Sneaky, Robert Koch, and Graziella Maria, and you're listening to Sunday. It was clear. The skies were dark enough so that we could see the Milky Way and a lot of the beautiful things that were in the sky. It was good. It was good. Hello and welcome to a new broadcast of the Sunday Eve Show. Today with Project Moon Circle. This show was recorded in Berlin at the pre-release party of Graziella Maria. I spoke with Graziella and Robert Koch. Robert was or is the producer of the new Graziella Maria album coming next year. In addition, I spoke with Jenna about the latest Project Moon Circle compilation, The Moon Comes Closer. And of course, I spoke with Gordon, the head behind Project Moon Circle. Body that we see, everything is itself stardust. Now, Jenna tells us something about the Moon Comes Closer compilation. The first part of the compilation is really like organic hip hop, and the second part it's like more electronic, more, I don't know, like more bass, like. But it's really, it sounds different, and I really like it because it's really not not boring to listen it, because it's like all the tracks are so different and really nice. I mean, we just wanted to make like a concept that it will not be like just a compilation, that it will be with some story and something interesting. So then we just decided with Gordon to make a little story that maybe will make some fun, and so, and just then we just wrote the story that me wanted to come to the moon, and I came to Gordon and asked if they can help me, and they said no, but they can help me to build a soundtrack that maybe when I will close my eyes, then I will see me on the moon. And yeah, and then we made the video also. Have you seen it? Yeah, I have seen it today. It's very nice. It's in Berlin. Yeah, it was Alexanderplatz, and it was so crazy because it was the day when it was the birthday of Michael Jackson, and there was so much people, like unbelievable, a lot of people. And first it was really hard to walk through the city in this suit because I was a little bit ashamed and though, but then it became not so hard, but it was fun, of course. The video only on YouTube or on the internet, or would it be a real video on TV? No, I think it will be, now it's only on YouTube, but yeah, I think it will be also only on YouTube. How did you meet Gordon or Project Moon Circle, and when did they meet? Yeah, so last winter when I moved to Berlin, I was searching for a job, and then I knew this shop, HHV, so, and then I just wrote it on Facebook, and I found Gordon there, and I just asked him if he works there, and he said yes, and then I asked if I can also work maybe, and he said yes, you can come try, because we need like a graphic designer and so, and I came and tried, and then we just talked a lot, and I have a lot of friends in Russia that making music, and then we decided to make a compilation together with some of my friends, that they will be on this compilation. Only Russian artists on this compilation, or did you search international? No, on this compilation it's international. There is a lot of artists from Germany as well as from Japan and from other countries. But now we're doing another compilation. It will be on HHV catalog, next one in December, and it will be only Russian, with only Russian artists. It's called Finest Ego, Russian Beatmakers compilation, and we have already the track list, so it's 10 tracks with only Russian beatmakers, and it's really great, like, I love it. Are you a producer as well? Well, I'm just starting to produce, so maybe, hopefully, in the future I can release something on Project Moon Circle. I will try, at least. Hi, I'm glad to see you. Ready to do another fantastic little painting? Super. Of us here. Happy painting, and God bless, my friend. So, jetzt habe ich Gordon hier, einen der Labelgründer von Project Moon Circle. Und Gordon, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Hi. Mich würde natürlich jetzt brennend interessieren, die ganze Geschichte zu Project Moon Circle, wie das entstand und vor allen Dingen hinwirkend eben auf dieses tolle neue oder auf die tolle neue Compilation, über die ich gerade mit China gesprochen habe. Project Moon Circle ist entstanden im Haus meiner Eltern. Ich hatte im Keller so ein kleines Studio mir zusammen gebastelt nach meiner Tischlerlehre. Und Freunde und ich, wir wollten unbedingt was Neues machen. Wir wollten mit den Künstlern, die wir auf Platte hatten, die wir innig jeden Tag gehört hatten, mit denen wollten wir zusammenarbeiten. Wir uns war bewusst, dass wir lange nicht das Niveau haben der einzelnen Produzenten wie Speck von Zein, den wir kontaktiert hatten. Aber ich glaube, wir waren sympathisch genug, dass sie sich doch dazu entschlossen hatten oder viele sich dazu entschlossen hatten, mit uns diesen Weg zu gehen, die erste Compilation zu machen. Und wir dachten, okay, jetzt haben wir sie gemacht, das war's jetzt, super, wir können stolz sein. Aber irgendwie war ich immer noch hungrig und ich wollte mehr, immer wieder mehr. Hatte dann eine Friseurlehre gemacht in der Zeit und nebenbei immer wie verrückt weiter Musik veröffentlicht, mehr Kontakte geknüpft, Leute kennengelernt, viel rumgereist, von meinem dünnen Friseurlehrlingsgehalt Tickets bezahlt, um auf irgendwelchen Festivals Leute kennenzulernen, wie auch David von Lex Records, der mich sehr lange unterstützt hat. So bin ich auch zu den Jungs gekommen, von Botanica de Hibaru, Better Bodega, Counterflow, diese Miami-Geschichte. Da habe ich dann mein Praktikum gemacht, um mich einfach zu bilden. Erst unentgeltlich, nach 2 Wochen haben sie gesagt, ey, du bist so ein Hungerhaken, machst das ja alles kostenlos. Du kriegst auf jeden Fall irgendwie eine Bezahlung und das Apartment, du wohnst bei Seven Star und kannst da pennen und lernst dann einfach eine Menge dazu und wenn es dir nicht mehr gefällt, haust du wieder ab, aber wir kümmern uns um dich. Und da habe ich das meiste gelernt von Leuten wie La Mano Fria oder Dave, der Counterflow geleitet hatte und so hat sich das Ganze entwickelt bis heute, wo ich dann später halt HRV kennengelernt habe, im Anfangsstadium noch sie Lust hat mit einzusteigen, besser gesagt der Inhaber der Firma und wir sind zusammen gewachsen und jetzt sind wir so ein bisschen das Gesicht in Sachen Labelarbeit von HRV. Was hast du eigentlich so Schönes mitgebracht? Die Stunde ist ja nicht nur Interview, sondern eben auch wunderbar Musik oder spiegelt die Vielfalt der Musik auf Project Moon Circle. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir ein, zwei Tracks hören von unserem Sublabel Project Squared, das ich zusammen mit Mr. Cooper, mit Paul Cooper gegründet habe. Da ist jetzt die neue Azuzu rausgekommen, das ist ein Techno-Dubstep-Label. Auf Moon Circle ist es nach wie vor gemischt. Man weiß nie, was kommt. Es kann einen komplett aus dem Organischen rausreißen in die kalte Elektronik-Atmosphäre. Es kann warm kolumbianisch sein, es kann aber auch kräftig klatschen, dem Berliner Geschmack entsprechend. Verschieden. Wir haben jetzt Flaco, wir hatten jetzt aus der Ukraine Pavel Dovgal, der so doch mehr in die Prefuse 73 Richtung ging und da so ein bisschen das weiter verarbeitet hat. Wir haben Robert, der natürlich schon etwas kräftiger ist, nach vorne geht. Trotzdem, was ich sehr mag, harmonisch ist, sehr viel ausarrangiert. Darauf legen wir sehr viel Wert. Diese Beatmaker-Loop-Geschichten sind cool. cool, aber ich kann mich damit nicht ganz so identifizieren. Wo wir jetzt diese Japan-Completion gemacht haben mit nur japanischen Beatmakern, war es mir jetzt teilweise echt zu so Dilla-lastig. Ich mag's, ich bring's raus, weil es wieder was anderes war. Da bin ich immer sehr interessiert daran, was Neues zu bringen. Aber dieses Madlib-Dilla-Ding fällt mir sehr, sehr schwer, diesen Hype zu verstehen, weil außer dem Loop wird wenig arrangiert. Und das Arrangieren ist sehr, sehr wichtig. Auch nicht zu locker und leicht, wie es Flying Lotus manchmal macht. Das ist mir manchmal auch ein bisschen zu, naja, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt den Knopf drücke. Zu viel Atmosphärenspielerei. Es muss ein Arrangement zu spüren sein. Und gerade in Dresden wird der Sound sowieso gefeiert, das Arrangement, schon seit Jahren. Und ich glaube, da habe ich auch so meinen Treffer wegbekommen, diese Tiefgründigkeit in der Musik wahrzunehmen. Das habe ich schon von den Dresdner Leuten so mitbekommen, auf jeden Fall. Thank you. ich verfolge ja auch sehr begeistert die einzelnen Releases, die jetzt in relativ kurzen Abständen auf den Markt kommen. Und muss sagen, Hut ab dafür, dass so viel erreicht wurde, gerade wenn man bedenkt, wie alles angefangen hat. Und ich denke, als du angefangen hast im Keller, wirst du nicht gedacht haben, wie weit die ganze Reise geht. Gar nicht, erst recht nicht meine Eltern. Meine Eltern haben immer an mich geglaubt, aber irgendwann haben sie natürlich gefragt, Gordon, du müsstest dann auch irgendwann wieder arbeiten. Und vielleicht, wenn du nicht als Tischler arbeiten willst, dann mach noch eine neue Lehre oder irgendwas anderes. Du musst dich entwickeln. Und ich habe immer gesagt, die Entwicklung ist die Musik. Ich will Sachen veröffentlichen, ich will ein Label haben. Trotzdem haben sie mich immer unterstützt, auch wenn sie starke Zweifel hatten, die natürlich auch begründet waren. Wenn du da im Keller sitzt ohne einen Job, dir da jeden Tag irgendwas zusammenbastelst und eigentlich dich nicht weiter fortbewegst, außer mal ein paar Instrumentale baust und erzählst, im Internet kenne ich den und den. Das ist natürlich Quatsch für Eltern, wenn sie, die haben einfach Angst um ihr Kind. Aber es hat funktioniert und jetzt sind sie umso mehr stolz darauf und auch auf sich, dass sie nie den Glauben aufgegeben haben. Ja, genau die Erfolgsgeschichte, die jetzt viele Jugendliche nachempfinden wollen, die eben auch zu Hause von ihrem wenigen Geld Equipment kaufen. Ja. Wobei viele sicherlich also noch den Traum eines Produzenten haben. Ja. Wie schaut das bei dir aus? Releasest du selber auch eigene Tracks? Ich habe früher MCs produziert, wie Sign. Da habe ich viele Remixe gemacht. Ich habe Remix-Versionen gemacht auf Lex Records und dann anderen Synonym. Aber ich habe aufgehört, ich habe wirklich nur noch Straforganisation, ich muss mich um den Vertrieb kümmern, weil wer soll es sonst machen? Und da musste ich leider den sauren Apfel beißen und jetzt bin ich so voll der unkreative Part des Labels. Ich mache jetzt nur noch Vertriebsarbeit und hoch und runter, 12 Stunden am Tag Telefonate und E-Mails schreiben. Ich habe aufgehört zu produzieren. Heute Abend hier werde ich ein kleines Set spielen, ich habe einen Stummfilm vertont. Den werde ich heute Abend vorstellen, aber das ist Hobby. Wie ich das verstanden habe, bist du ja auch noch dieser grafische Part von Project Moon Circle. Ich habe über einen längeren Zeitraum die Artworks gemacht. Ich habe viel gelernt, wie gesagt, schon von Lamano Fria. Ich habe auch viel gelernt von dem Dresdner NDK. Die Wege haben sich leider getrennt aus verschiedenen Gründen. Manchmal weiß ich gar nicht warum. Ich finde es schade. Ich habe aber viel von ihm gelernt, was Collagen angeht. Habe das auch weitergeführt, weiterentwickelt. Wenn Andy das hört, dicke Grüße an dich, egal was da so passiert ist. Weiß nicht, was passiert ist. Much love. Das habe ich weiterentwickelt, mich mehr in die Streetart-Szene reingefressen, habe mich da auch mehr auf realistische Zeichnungen spezialisiert. Und leider aus Zeitgründen musste ich mich in den letzten 2 Jahren extrem nach hinten stellen, was es angeht, weil die Organisation des Labels immer mehr zugenommen hatte. Ich hatte keine Zeit mehr, mich um die Artwork zu kümmern. Und jetzt habe ich Bionic aus Russland, der den ähnlichen Stil hat wie ich und da ist es den meisten Zuhörern gar nicht aufgefallen, dass es jetzt jemand anderes macht. Und natürlich 44 Flavors machen die ganzen Robert-Koch-Geschichten. Wir haben jetzt auch noch Ian MacArthur, der sich um das Flaco-Cover kümmert, ist auch ein bekannter Street-Art-Künstler. Also wir gehen jetzt doch wieder mehr ins Urbane und lassen mehrere Leute dran teilhaben und machen es nicht mehr selber. Jokes, spit flows over immaculate beats, manually shatter MCs passionately. Never attack the police, but to distract them at least. Stats of thieves higher than a Catholic priest. Masses of grief, rape kids to contrast the belief. Fact that the heat eventually captures the beast. The great book to me resemble antics of Greece, like an attacking disease. Cover the ass with tactics of peace. Hand the graphic release, metadors and metaphors are attached to the beats. Who's devouring unkillable coward rhymers? Joe, aka empowered syllable vowel stylist. Flim flam flies up at the mic like a marksman. Slaughtering his targets, tone cold like Steve Austin. Ready to attack my spit hit, so keep dodging. Think before you speak, son, with me you need caution. Marvelous. chosen apple. Corner struck Christopher for rain, pain in a frozen chapel. So no the hassle, don't smoke to the host is baffled. Showed my ass, broke the camel and broke the sample that was in the background. My tracks found in the Mac from way back before than the sack with the ass round. Adam got killed cause he fought from believing. The thought of a god and a demon I was taught to believe in. I was going to be not at a demon. Knocking boots with Eve, the fact that you breathe is the fault of my semen. Got my receivings to see how long the strict plays. Sit stays distaste, make the earth in 6 days. Wish the all soul of light to Rick way. Cause this way nobody sees his kids play with those mixed praise. Bist du eigentlich gebürtiger Dresdner? Nein, ich bin leider nicht gebürtiger Dresdner. Ich habe in Dresden gelebt, weil meine Freundin da studiert hat und da bin ich zu ihr gekommen. Dadurch habe ich auch viele Dresdner kennengelernt. Es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber die Stadt hat mich ein bisschen festgehalten. Ich konnte mich nicht wirklich entwickeln. Ich hatte in dieser Zeit, in diesen 2 Jahren, wo ich in Dresden gelebt habe, habe ich sehr, sehr liebe Menschen kennengelernt. Ich hatte es ist sehr warm und wir haben schöne Partys gemacht und Labelpartys, die auch alle wunderbar gelaufen sind. Aber rein labeltechnisch ist da wenig passiert. Da habe ich jetzt in Berlin durch die Stadt, durch die Bewegung, durch die Menschen, habe ich das Dreifache veröffentlicht. Es ist einfach ein anderer Fluss. Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, aber es ist sehr interessant, was du sagst. Denn ich als Dresdner nehme Ähnliches wahr, dass Dresden halt sehr gemütlich ist und die nach vorn gerichtete Bewegung irgendwo fehlt. Und gerade im Gegensatz Berlin, was ja täglich neue Vibes. Aber Berlin ist oberflächlich. Ah, und, okay. Zum Teil möchte ich jetzt nicht alles abstempeln, um Gottes Willen. Dresden wird auch seine harten Kanten haben, wo es viel um Business geht. Dresden ist liebevoll. Und du kannst dich mit einem Künstler hinstellen, der keinen Namen hat. Und trotzdem sind die Leute gespannt und geben ihm die Chance zu spielen, sich darauf einzulassen und sich in dieser Musik fallen zu lassen, obwohl er fremd ist. Und das schaffst du in Berlin nicht. In Berlin musst du knallhart mit viel Propaganda arbeiten und du musst dem Künstler schon von vornherein ein klares Gesicht geben. Dann bewegt sich auch ein Hintern. Und das ist in Dresden nicht so. Dresden ist sehr, sehr tiefgründig. Und die sind immer offen für neue Sachen. Nicht umsonst gibt es noch Fat Fenders, wo Platten stehen, die nicht alltäglich sind. Das ist einfach so, weil Dresden anders zuhört. Und das dauert vielleicht länger und auch ein Hype hält in Dresden länger an, aber es ist viel, viel tiefer. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und da würde ich immer wieder sagen, diese Wahrnehmung von Musik hat mich wirklich Dresden geprägt. Und das soll um Gottes Willen diese DJ-Kultur, die sicherlich nicht so positiv ist und unterbezahlt ist und alles, tralala, aber diese DJ-Kultur muss es sich unbedingt halten, für immer, weil Dresden ist für viele Künstler, auch aus dem Ausland, habe ich selber wahrgenommen, immer die Stadt, wo man sagt, da kannst du hingehen und spielen, die Hütte kann trotzdem voll sein und die Leute nehmen dich wahr, egal wer du bist. Und das muss ich diese Stadt unbedingt bewahren. Thank God that we have been allowed, each of us, to play a part in making these days memorable in the history of our race. Great day. Wie oft seid ihr jetzt nun eigentlich selber in Dresden, beziehungsweise wie oft verbuchst du deine Künstler nach Dresden? Momentan seit gar nicht mehr. Also Robert Koch war viel im Gespräch fürs Wettbüro. Ab und zu ein paar klassische Geschichten wie Lewis Park und Joe Robinson waren im Gespräch mit Blockrock und Beats, mit Maria. Nur hat es irgendwie nie richtig funktioniert, weil eben auch Robert extrem unterwegs ist. Es ist ziemlich heftig und mit anderen Künstlern habe ich es auch nicht mehr probiert. Ich habe so ein bisschen den Fokus natürlich verloren, weil das Label in andere Richtungen wächst und wir mehr haben als nur Deutschland. Wir haben in Deutschland wirklich den kleinsten Markt. Das bewegt sich immer bei uns in Richtung Japan, England und Frankreich, wie glaube ich für viele. Daher, aber ich möchte wieder in Dresden auf jeden Fall einen großen Labelabend machen und viele Künstler dazu einladen. Und ich denke, da werden alte Bekannte mich auch dabei unterstützen, weil sie uns trotzdem noch verfolgen, auch wenn ich jetzt nicht mehr da bin. Apropos Robert Koch, der ja auch mit heute Teil dieser Sendung ist, jetzt frage ich an dieser Stelle dich, wie der Kontakt zu Robert entstanden ist. Ich glaube, Devster Droid war in den Startlöchern und durch einen Kollegen, der ihn kannte, Kiezgeschichten, keine Ahnung, wie die sich kannten, habe ich halt Devster Droid gehört. Und daraufhin habe ich sofort reagiert und mit Robert Kontakt aufgenommen und gesagt, ey, egal was passiert, wir sind jetzt für dich da und stärken deinen Weg. Und es war ja sein erstes richtiges Solo-Release, sein Solo-Album. Und seitdem geht es einfach nur noch steil nach oben. Es ist verrückt, aber ich gönn's diesem Jungen auch unglaublich, weil er ist hochtalentiert, er ist ein wahnsinniger, er ist ein riesen Energiebündel. Und manchmal habe ich auch ehrlich gesagt schon ein bisschen Bammel, weil der powert sich so aus. Ich habe einfach manchmal auch wirklich Ängste, dass da mal ein Burnout oder so passiert, weil der jeden Tag nonstop im Studio sitzt und sich wirklich die Dröhnung gibt. Aber sein Erfolg spricht Bände und das ist auch verdient. Und das Label steht 100% hinter allem, was er macht. Und auch wenn es viele Leute vielleicht auch ein bisschen ärgert, dass wir viel Robert Koch momentan veröffentlichen, auch zweitgleisige Produktionen wie Graciela Maria, das Album, was jetzt kommt, hat er mitproduziert. Ist mir das egal, weil wenn ich Talent rieche, kann meine Seele, generell mein Kopf nicht Nein sagen. Ich muss dann Kraft investieren. Momentan denke ich eher auf, ist das meiste Output über Facebook und über Twitter, weil da unsere Mitarbeiter tagtäglich reinschreiben und die neuesten Informationen geben, genau wie auch unsere Künstler sind alle da vertreten, also Facebook, Twitter, Soundcloud wird momentan sehr gern benutzt und natürlich unsere offizielle Seite, da kann man gerne immer vorbei, projectmooncircle.com. Ansonsten facebook.com/projectmooncircle oder soundcloud.com/projectmooncircle, immer die gleiche Leier. Zuhörer ist sowieso am allerwichtigsten. Ja, ohne Zuhörer geht's nicht. Ja. Von daher Grüße an unsere Zuhörer. Ich hoffe, ihr seid reichlich und ich hoffe, euch gefällt's. Die eine Stunde Project Moon Circle hier in der Sandy Eve Show. next part, Robert Koch with Grace and Sneaky, yeah. I will talk with them about the very, very new album. And yeah, Grace, it's your album, your first solo album. Yeah. What is the name? Many Places. And when it will be released? In January. End of January. Okay, and I'm today here in the Privatclub in Berlin. It's the release party for that album or just for a single? No, the album. For the album, yeah. Robert was the producer of That's right. And you are the songwriter yeah. And singer. Yeah. When and where did you meet each other? We met each other in New York in 2009. Yeah. It was a concert of mine. I played in Brooklyn at this place Coco 66. And friends of hers saw me at Fusion years before, and they were also like friends of ours. So they said to Grace, hey, Robert is playing in New York. You're also in New York, because she was on holiday. Just come and say hello to him, you know? So she wrote to me over MySpace, hey, I'm here, blah, blah, blah. And that's when we met, and the rest is history. The very first album you produced each together. The thing is, Grace first was featured on my first album, That's Not Droid. She was doing the Doors cover, People Are Strange. And then I did the EP Listen to Them Fade, which also came out on Project Moon Circle, followed by the album Trees for Songs and Cyborgs. And she was featured on both of those, but more like a featured artist. Okay. So this time around, really, it's her like solo album, which means she's not just the artist featured on my tracks, but I like served her as a producer. And I was not only the producer, because Grace wrote the album partly with Nicky also from Finger Thing, who released a Ninja Tune before. And he's kind of the co-writer, co-producer. So there's really the three of us who made the album and who are going to perform the album live. It was a nice experience doing it, the three of us, because it was really pleasant, because they met together and wrote the songs partially at your place, you know, like you brought some text which you had already, and then they gave me the parts, like the cello which Sneaky recorded and the vocals which I recorded. I kind of produced it further, so it was like this kind of give and take, natural progress, which was nice. Sacred study lessons. Yeah. Sun appears above Tiamat in his presence. Illusion, confusion, the planet is moving at terrific speeds. God, true indeed. See, my old dad gave me gems at an early age. I used to wonder. Now I flip the jewels to the funky drummer. Big ups worldwide, this one is the come up. Yeah. Science and mathematics, it all sums up. Thumbs up to the mental mind handlers and all praises due to the sisters raising famine stuff. So much famine trying to crush the best part. We speak lessons of life, this isn't just art. See, I was sent here to do what I do, that's why I do it. This is not a game, this is a movement. Showing and proving is a daily op. Hip hop around the clock, God, it barely stops. Ever so clever, like trees covered in green leaves that bear fruit to ensure and all that the land feeds. I plant seeds, tip said it goes in cycles. Doesn't feel the same ever since we lost Michael. Back to the essence, I guess, lowering levels of stress. Master self, at least be on that journey. People further away could hear me clearer, while my close peeps still searching for that. man in the mirror. Soul never dies, just realignment. Visual the crystal city, refinement. I heard the earth is like prison, confinement. That's why I free my mind with these rhymes, man. Cosmos thoughts, the rhyme goes off, but he still catch the beat, the mind so strong. Each day a thousand years, why so long? That's why every other sec he write a dope song. Noted, and quoted like the epics of Gilgamesh. Can sling raps with low efforts and still the best. Sound the alarm, I guess it's the drill to test. The science is back to fill the press. Shh. Robert, I saw you, it's a long time ago, in Dresden. Really? In the club Schleife. Schleife 9, with Jacuzzi. You're crazy. Jacuzzi. What about Jacuzzi? Are you working on a new album, or what is the status? Yeah, I mean, well, we just released the last album on Beat Pitch Control in April. And so there's no need right now to instantly release another album, because with Jacuzzi we work a bit slower also. It takes more time with them in general, you know. Like, it's crazy, if I look back at this year, 2010, I released like 7 records with different people. But I have like this kind of, for me it's not like the ambition to make a lot of records, it just comes to me naturally because I want to constantly make music. With the Jacuzzi guys it's a bit different, they like to take their time and I don't want to force them. Like Sasha, she's like a songwriter who needs her time, you know, and that's why I think maybe next year or the year after there's going to be a new Jacuzzi album. You are a workaholic, working every day. Well, I enjoy it, that's the truth of it, you know. If it's a thing like a workaholic being somebody who enjoys working a lot, then I guess I am a workaholic. And can you tell me something about the way of working? What hardware do you use? Do you use hardware or do you produce only with software? I like to record a lot of real instruments, especially on Grace's album. We had some cello with Sneaky, some live double bass. I had some from another production. I had some live drum recordings, which we use. And in general, I like even like analog synths. I have a friend of mine who has a lot of like these old Moog and Prophet and all these things. And I come with my laptop and I record a lot of stuff. 20 minutes of me messing with the knobs, and then I cut it up and make a track out of it. So I don't use plugins so much, or like the synthesized stuff, which is not analog. But I use it. I use the analog stuff to chop it up and process it digitally later. It's a robot. He doesn't sleep. Robots don't sleep. Why the name Robot? Actually, this kind of name is given to you. I didn't choose it. You know? Okay. Like Sasha from Jacuzzi, she ever since called me Robot because I work so much and I sleep so little. At least I used to sleep very little. Yeah. I sleep a bit more now. Okay. Yeah. But incredible. Yeah, so she called me Robot all the time. And I had this other project, The Tape, back in the day with RQM. And you know, tape? The tape versus RQM on Kitty Yo? Yeah. That was me as well. Yeah? Yeah. And okay, I didn't know. Yeah, that's the thing, most people didn't know. And then I decided to just go with one name and not confuse people and myself too much. Okay. And that's why I started calling myself Robot Koch. Thank you. your Ninja Tune, is it correct? Ninja Tune, yeah, with my band Finger Thing. Which is a two-person band. I play the bass, and my fellow partner Peter Parker, the scratch turntablist. And yeah, we released first on Grand Central Records, which is from Manchester, and then the last album, the third album, was licensed in Ninja Tune US. So yeah, I moved to Berlin like 3 years ago. I took a break from Finger Thing. Been involved in doing my own solo projects, and then got involved with Matt and Robert, like when I first came to Berlin, and then yeah, been involved in working a few different projects together, and then yeah, asked me to get involved in the Greatest album, and yeah, it happened really naturally, and yeah. It's really a pleasure to be involved with it. And give a shout out to my fellow partner Peter Parker back in Manchester. What's up, yo? Now that's the end of the Project Moonsorgles on the Eve show. Thanks to all, and for you, if you want to check and listen and download, go soundcloud.com/Colère or the other social networks. And well, thank you very much. Have a good night, have a good evening. We'll see you next year. Bye bye. Of course, Merry Christmas and a Happy New Year.